Kammerts musikalisches Fundbüro Extra. Bill Haley, der erste weiße Rock'n'Roller, noch bevor Elvis Presley amerikaweit bekannt wurde. Der erste original US-Rock'n'Roll-Star, der in Deutschland auftrat und weshalb das lange so bleiben sollte. Von Frank Matthias. Side by side, a flying low and a flying wide. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock this joint tonight. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun. Das Lied, das wir gerade hören, ist eines der bekanntesten aus den Anfangstagen des Rock'n'Roll, hat einen Bekanntheitsgrad wie zum Beispiel Johnny B. Goode von Chuck Berry oder Jailhouse Rock von Elvis Presley. Die jeweiligen Gitarristen dieser Aufnahme setzten mit ihren Soli- und Gitarrenriffs neue Maßstäbe für kommende Generationen von Rock- und Pop-Gitarristen. Im Falle von Johnny B. Goode war das Chuck Berry höchstpersönlich selbst bei Elvis Presley. Jailhouse Rock war es Elvis Stammgitarrist Scotty Moore, während bei Bill Haley and his Comets, Rock Around the Clock, der Studiogitarrist Danny Cedrone sein legendäres Gitarrensolo am 12. April 1954 beisteuerte. 2 Monate später verstarb Danny Cedrone, der ein identisches Solo schon 1952 für Haleys Rocks This Joint eingespielt hatte und das diesen Beitrag eröffnete. Überraschend. When the clock strikes 12, we'll cool off, then start a rockin' around. Just a hard luck gambler whose luck is running bad. I'm just a hard luck gambler who's mighty blue and sad. I've got the four-leaf clover blues, got the four-leaf clover blues. 1954 war der am 6. Juli 1925 in Highland Park, Michigan geborene und in Pennsylvania aufgewachsene Bill Haley schon beinahe 10 Jahre als Profimusiker tätig. Um 1948 war sein Stil aber noch eher in Country Music und Western Swing der 40er Jahre verhaftet, wie man auf Four-Leaf Clover Blues von Bill Haley and his Four Aces of Western Swing hören konnte. Schon damals war Haley nicht nur Interpret, sondern auch Co-Autor und Komponist einiger seiner Platten. Zwar schrieb Bill Haley nicht sein gesamtes Repertoire, wie zum Beispiel Chuck Berry, verließ sich aber genauso wenig ausschließlich auf Fremdmaterial, wie zum Beispiel Elvis Presley. Children learn their lessons and the golden rule, cause they got a teacher up from Basin Street, and she does her teaching with a boogie beat, teaching the ABC. With rhythm and E. Every single morning it's the same old thing. All the kids are waiting for the bell to ring. When they hear it ringing, they all jump in line, walk into the classroom feeling mighty fine to learn their ABC. With rhythm and E. Well, reading, writing, arithmetic, cut to the tune of a reputation is a heaven complete without a boogie woogie woogie beat. Well, I read. Birth of the boogie leg. Birth of the boogie. Birth of the boogie. Birth of the boogie. Birth of the boogie. Birth of the boogie. The boogie woogie woogie beat. A boogie, you make it sweet. You get the rock a beat and boogie, rock a beat and boogie beat. Well, the rock a beat and boogie, B-O-G-I-E. Well, the rock a beat, the rhythm of the rock a beat and boogie, dance to the rhythm of the rock a beat. So schrieb Bill Haley unter anderem ABC Rock, Birth of the Boogie, Crazy Man Crazy, R-O-C-K Rock, Rock a Beat and Boogie oder Skinny Mini. Bis 1958 hatten Bill Haley and his Comets 15 Hitparadenplatzierungen in den US Top 40. 1958 war Skinny Minnie mit Platz 22 der letzte davon. Bis 1974 jedenfalls, als Rock Around the Clock dann nochmals Platz 39 eroberte, nachdem es bereits 1955 schon einmal die Spitzenposition innehatte. Jump, you gotta jive, you gotta dance to be alive. You do the rock-a-beat and boogie, rock-a-beat and boogie beat. Oh, rock-a-beat and boogie, B-O-G-I-E. Come along, gang, and rock with me. People are rock and roll on the boulevard in a gay Paris. People are rock and roll. Are they rockin', are they rockin', Brother John, Brother John? Rockin' on the right bank, rockin' on the left bank, all night long, all night long. Yes, they're rockin', Sister Jane, Sister Jane. Rockin' on the right bank, rockin' on the left bank, of the same, of the same. Viva la company, man, they're hip in the gay parade. Viva la machere, viva la rock and roll. 1958 standen Bill Haley und seine Comets mit Rudy Pompili am Tenorsaxophon und Franny Beecher an der Leadgitarre vielleicht nicht mehr in den Vereinigten Staaten in der allerersten Reihe erfolgreicher Top-Acts, was aber auf Europa nicht zutraf. Im Herbst 1958 ging man auf Europa-Tournee, bei der Bill Haley and his Comets innerhalb einer Woche in der Bundesrepublik 10 Konzerttermine und einen Gastauftritt in einem Film mit Katharina Valente absolvierten. Die Deutschland-Tournee umfasste unter anderem die Städte Frankfurt am Main, Mannheim, Wiesbaden, Stuttgart, Karlsruhe, Düsseldorf, Essen, West-Berlin und Hamburg. Im Oktober 1958 hielten sich zwei Superstars des Rock'n'Roll in Deutschland auf. Bill Haley kam Ende Oktober mit seinen Comets. Ihm blieb eine Woche zum Erfüllen seines musikalischen Auftrages und der Nachhilfe in Sachen Rock'n'Roll. Bereits am 2. Oktober, gut drei Wochen vor Haley, traf Elvis Presley in Bremerhaven ein, ohne musikalischen Auftrag und Knobelbechern statt Blue Suede Shoes, um bis zum März 1960 als reiner Befehlsempfänger der US Army seinen Wehrdienst abzuleisten. Zu wenig sich die Presse der DDR und der Bundesrepublik sonst einig waren, so teilten sie betreffend Bill Haley and his Comets eine Meinung. Da war die Rede vom transatlantischen Schmalzlocken-Idol mit Weiztanzinstrumentalisten im Osten, während zum Beispiel der Spiegel im Westen vom amerikanischen Massenaufpeitscher Haley schrieb, der noch ein Stück schlimmer als der grunzende und sabberne Vibraphonist und Schlagzeuger Lionel Hampton war, der bereits im Jahr zuvor das Land von Bach und Beethoven heimgesucht hatte. See you later, alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. What she told me nearly made me lose my head. When I thought of what she told me nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. Während der erste Teil der Deutschland-Tournee noch friedlich verlief und Elvis seinen Musikerkollegen sogar backstage bei dessen Auftritten in Frankfurt und Mannheim einen Besuch abstattete, verliefen die Konzerte in Essen und vor allem in Hamburg und im Westberliner Sportpalast alles andere als friedlich. So jagten die vereinten Westberliner Halbstarken und deren Pendant, die Ostberliner Rowdies, zuerst das ebenfalls angekündigte Orchester Kurt Edelhagen von der Bühne, zerlegten einen Konzertflügel und die Bestuhlung des Sportpalastes. Als Bill Haley and his Comets nach 45 Minuten ihren Auftritt beendeten, war das aufgebrachte Publikum damit nicht einverstanden und stürmte anschließend die Künstlergarderobe, doch Haley und seine Band waren bereits geflüchtet. Für die nächsten Jahre sollte sich kein deutscher Veranstalter mehr finden, US-amerikanische Rock'n'Roller für Tourneen zu buchen. Die Zahlungen für Versicherungen im Falle eines Schadens waren einfach zu hoch geworden. Senorita, come on, muchachos, too. It's time that everybody dance. Hey, little girl, I wanna twist with you. There's a brand new dance going around. I got this nation upside down. Now the Spanish twist. Gonna love it, honey, wait and see. Not too slow, not too fast. Auch für Bill Haley war die Europa-Tournee kein finanzieller Erfolg, denn wegen Steuerschulden wurde ein Großteil seiner Gagen gepfändet, da er in Europa, anders als in den USA, nicht unter dem Tisch in Bar bezahlt wurde. Als dann Haleys Manager noch einen Großteil der Gagen los wurde, als er Kunstbetrügern, deren wertlose Gemälde er abkaufte, auf dem Leim ging, musste Haley sich Geld bei Kredithaien aus der Unterwelt zu ungünstigsten Zinssätzen besorgen. Ein Umstand, der ihn noch in den 60er Jahren finanziell belastete. 1959 lief der Vertrag nach 5 Jahren bei Decca aus, wurde nicht verlängert. Haley wechselte zur Filmfirma Warner Brothers, die damals noch neu im Schallplattengeschäft war und deren PR und Distribution um einiges schlechter als bei Decca war. Das hatte zur Folge, dass sich auch wegen der geringen Verbreitung der Platten Haleys Veröffentlichungen weniger verkauften. Healy, der seit den frühen 60er vermehrt in Mexiko auftrat, schloss mit dem mexikanischen Plattenlabel Orfeon einen Vertrag ab und landete einige Riesenhits auf dem Höhepunkt des Twist-Fiebers. Während in den USA Chubby Checker als König des Twists gefeiert wurde, sprach man diesen Titel in Mexiko Healy zu, einfach weil er zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort war. Für Orfeon nahm Healy Instrumentals im Twist-Gewand auf oder sang Titel in spanischer Sprache. Qué bonito es el pelete. No hay a quien lo siembro, que por sus orillas tiene, que tiene por darme yo. Qué bonito es el que vive, que no hay a quien lo siembro, que por sus orillas tiene, que tiene por darme yo. The Lullaby of Birdland twist. Beendete Healy die Zusammenarbeit mit der mexikanischen Plattenfirma Orfeon. Vorher ermöglichte er aber den Rhythm & Blues-Sänger Big Joe Turner dort noch die Möglichkeit, eine LP mit ihm und seinen Comets aufzunehmen, gewissermaßen als Backup-Band. Ein Freundschaftsdienst von Healy an Turner, der in den 60er Jahren künstlerisch und musikalisch ums Überleben kämpfte. Ab 1968 bis zu seinem Tod 1981 war Bill Haley Teil des Rock'n'Roll Revivals und hatte die meisten Fans in Europa und Mexiko. In den USA war er etwas in Vergessenheit geraten, da er seit den 60er Jahren meist eben in Europa und Mexiko tourte. Während er in den USA als einer von vielen Oldie Acts angesehen wurde, hatte er einen Legendenstatus sowohl in Europa als auch Mexiko erreicht, wenn auch nur unter Rock'n'Roll und Oldie Fans. Seit den 60er Jahren hatte Haley mit einem immer wieder mal auftretenden Alkoholproblem zu kämpfen, das letztendlich zu seinem frühen Tod mit 55 Jahren beitrug. Bill Haley spielte Rock'n'Roll schon vor Chuck Berry, Elvis, Little Richard oder Jerry Lee Lewis. Der Einzige, der das vor ihm erfolgreich tat und auch noch in der zweiten Hälfte der 50er Jahre und danach machte, war Fats Domino. Fazit: Bill Haley wurde vom Musikjournalismus etwas unterschätzt. Er war weitaus mehr als der Steigbügelhalter für Elvis, Chuck Berry und Co. Where did she hide? Skinny Minnie, she ain't skinny, she's tall, that's all. And she's double king size, treetop tall.